Frank wird indessen wie ein Aufziehspielzeug mit einem Ruck wieder lebendig. Sein »Ihr Darlehen wurde genehmigt« Lächeln ist auch wieder da. Er zieht sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche. »Ah, ich wollte, wir könnten Sie mit zu einer Werkstatt nehmen oder so, aber wie Sie sehen, ist der Wagen schon voll.« »Ihre bessere Hälfte könnte bei mir auf dem Schoß sitzen«, sagt Pete und wackelt mit den Augenbrauen. Frank entscheidet sich, das zu ignorieren. »Aber ich verspreche Ihnen, an der ersten Werkstatt, die wir sehen, halten wir an und schicken jemanden hier raus. Und in der Zwischenzeit gibt's für jeden von Ihnen einen Zehner. Wie klingt das? Dafür, dass Sie uns geholfen haben.« Er öffnet das Portemonnaie. Galen pflückt es ihm sanft aus der Hand. Frank macht keine Anstalten, ihn aufzuhalten. Er starrt nur mit großen Augen auf seine Hände, als wäre das Portemonnaie noch da. Als ob er das Gewicht noch spüren könnte, nur dass es jetzt unsichtbar ist. »Warum nehme ich nicht einfach alles?« sagt Galen. »Geben Sie das zurück«, sagt Corinne. Sie spürt, wie Marys Finger in ihre kriechen und umschließt sie. »Das gehört Ihnen nicht.« »Na, jetzt schon.« Seine Stimme ist so sanft wie die Hand, die das Portemonnaie genommen hat. »Wollen wir doch mal schauen, was wir hier haben.« Er öffnet es. Frank macht einen Schritt nach vorn. Pete zieht seine Hand aus der Nicht-Bowling-Tasche. Er hält einen Revolver. Sieht für Großpapa so aus wie ein 38er. »Zurück, Frankie Wanky«, sagt Pete. »Wir machen hier Geschäfte.« Galen nimmt ein kleines Bündel Scheine aus dem Portemonnaie. Er faltet sie zusammen, steckt sie in die Tasche seiner Jeans und wirft Pete das Portemonnaie zu, der es in die große Tasche fallen lässt. »Opa, jetzt bist du dran.« »Banditen«, schimpft Großpapa, »das seid ihr.« »Genau«, stimmt Galen mit seiner sanften Stimme zu. »Und wenn du nicht willst, dass ich dem Jungen hier eins auf die Rübe gebe, dann rückst du jetzt sein Geld raus.« Das ist zu viel für Billy. Seine Blase öffnet sich und zwischen seinen Beinen wird es warm. Er fängt an zu weinen, teils aus Scham, teils aus Angst. Großpapa gräbt aus der linken Vordertasche seiner ausgebeulten Hose die alte, verschrammte Lord Buxton-Brieftasche hervor und reicht sie ihm. Sie ist prall gefüllt, allerdings hauptsächlich mit Karten, Fotos und alten Quittungen, zum Teil sogar älter als 5 Jahre. Galen zieht einen 20er und ein paar 1-Dollar-Scheine heraus, steckt sie ein und wirft Pete die Lord Buxton zu und ab in die Tasche. »Solltest du ab und an mal ausmisten, Opa«, sagt Galen. »Das ist echt eine schlampige Brieftasche.« »Sagt der Mann, der aussieht, als hätte er sich an Thanksgiving das letzte Mal die Haare gewaschen«, sagt Großpapa. Und so schnell wie eine Schlange, die aus dem Gebüsch angreift, verpasst Galen ihm einen heftigen Schlag ins Gesicht. Mary bricht in Tränen aus und drückt ihr Gesicht an die Hüfte ihrer Mutter. »Hören Sie auf«, sagt Frank, »als wäre es nicht bereits geschehen und sein Vater würde nicht längst an der Lippe und aus der Nase bluten. Dann im selben Atemzug, sei einfach still, Dad.« »Ich lasse mir keine Frechheiten gefallen«, sagt Galen, »noch nicht mal von alten Männern. Gerade alte Männer sollten es besser wissen. Und jetzt zu Corinne. Dann wollen wir mal deine Handtasche aus dem Wagen holen. Dein kleines Mädchen kann mitkommen.« Er nimmt Mary am Arm, seine Fingerkuppen graben sich in ihr mageres Fleisch. »Lassen Sie sie in Ruhe«, sagt Corinne. »Du hast hier gar nichts zu melden«, sagt Galen. »Sag mir nochmal, was ich tun oder lassen soll, und ich verpasse ihr neues Gesicht.« »Pete, sorg dafür, dass Frank und sein Vater nebeneinander stehen, Schulter an Schulter. Und wenn einer von denen sich bewegt...« Pete gestikuliert mit dem Revolver, Großpapa schlurft zu seinem Sohn hinüber, Frank atmet in hastigen Schnaufern durch die Nase. Großpapa wäre nicht verwundert, wenn sein Sohn gleich ohnmächtig würde.